strenge Winter flieht. Zum fernen Pole zieht hin. Ihm folgt auf seinen Ruf ihr wilden Stürme brausend hier mit grässlichem Geheul. Seht, wie vom schroffen Fels der Schnee Strömen sich ergießt. Seht, wie von Süden her Aus Händen der Natur. das Regen uns die Furchen tränken. Dass deine Kräfte fehlen sanft, dass deine Sonne scheinen hell. Lasst uns singen, Amen.